Nein, ernsthaft. Jesus hat mit dieser 3-Tage-Warten-Nummer angefangen. Um wieder aufzuerstehen, hat er 3 Tage gewartet. Das war perfekt. Hätte er nur einen Tag gewartet, hätte wohl kein Schwein mitbekommen, dass er tot ist. Sie hätten gesagt, hey Jesus, was geht ab? Daraufhin hätte Jesus entgegnet, was abgeht. Ich bin gestern verreckt. Dann hätten die gesagt, siehst aber ziemlich lebendig aus, Alter. Und dann hätte Jesus was erzählen müssen von Wiederauferstehung und von Wundern und so. Und dann hätten die Leute wohl gemeint, okay, wenn du das so siehst, Bro. Und an einem Samstag konnte er auch nicht wieder auftauchen. Da haben alle zu tun. Die Hütte auswegen und Klamotten weben und Bärte stutzen. Nein, er wartet die genau richtige Anzahl von Tagen ab. 3. Gut, ich verspreche, ich warte 3 Tage, aber hör jetzt auf. Aber der Sonntag ist toll, da sind sie alle schon in der Kirche. Und jammern ohne Ende. Oh nein, Jesus ist tot. Und dann, bam, bricht er durch die Hintertür. Sprintet hin zum Altar, alle sind voll von den Socken. Und übrigens, da hat er auch den High Five erfunden. 3 Tage, Ted. Erst nach 3 Tagen rufen wir eine Frau an. Und zwar, weil Jesus uns genau so lang warten sehen möchte.